NDR Info. Das Hörspiel. Was geschieht, wenn die Götter der internationalen Wirtschafts- und Finanzwelt nach ihrem Gipfeltreffen in Davos eingeschneit festsitzen? Wenn sämtliche Transportmittel vom Taxi bis zum Privatjet ausfallen und Funknetz und Internet zusammengebrochen sind? Hochintelligent und gewitzt treibt der Zürcher Autor Urs Widmer seine Machtmenschen in eine höchst aufschlussreiche Existenzkrise. Flucht. Hotellobby in Davos. Es ist der letzte Tag des World Economy Forum WEF. Die Angestellten verlassen hastig das Hotel. Kellner, Zimmermädchen, einer mit einer grünen Schürze, Pagen. Einige mit hastig zusammengerafftem Gepäck. Das Ende vom Geld. Ein Todesexperiment. Von Urs Widmer. Die Abreise. Vorläufig gescheitert. Ja, Maus. Ja, ich bin noch in Davos. Aber ich sitze praktisch im Rolls. Die Maschine in Zürich ist startklar. Gegen Abend bin ich in Bad Homburg. Willst du wohl, du Miststück? Ja, Maus. Sie sind jetzt alle am Gehen. Aber sie sind noch kein da. Kein Akku mehr. Hab kurz mit der Merkel. Freundlich, aber harthörig. Hallo? Maus? Verbindung weg. Naja. Nein. Definitiv nein. Ich will das heute Abend noch in den Tagesthemen haben. Intro mit mir und Sarkozy, wie wir aufs Podium gehen. Statement Schwab. Die Kernsätze meiner Intervention. Da habe ich das Wesentliche über die minimalen Standards der großen Unternehmen gesagt. Ende der Closing Session, ein bisschen Gates, ein, zwei schöne Frauen, Carla Bruni. Und wichtig, auch die Leitplanken der Banken müssen klar benannt werden. Hallo, also, One, Basel III ist für uns verbindlich. Das heißt aber auch nicht mehr als Basel III. Two, die Eigenkapitalquoten sind an der Schmerzgrenze angelangt und müssen tendenziell wieder sinken. Three, das gilt auch für das harte Kernkapital. 7% sind nur tragbar, wenn die Übergangsfristen voll ausgeschöpft werden können. Ende. Hallo? Four, die Medien sind unabhängig und halten sich mit der Kritik an den erarbeiteten Regelungen zurück. Was? Klar, dich meine ich. Wen sonst? Hallo? Verbindung weg. Bei mir auch. Ein Nokia. Topmodell. Habe ich ganz neu. Ich muss heute noch nach Bielefeld. Ich nach Bad Homburg. Hier sind die Chinesen nicht viel. Ja, ich bin in Davos. Davos. Aber morgen kommt nach Shanghai. Ei, nicht so weit. Ich sage, hier ist niemand, der nicht hört. Wei? Wei? Noch nie gebraucht und schon kaputt. Netz zusammengebrochen. Wahrscheinlich telefoniert das ganze WEF nach Hause, damit sie die Pantoffeln warmstellen in den Headquarters. Netzwerk, Herr Bischof. Sie müssen Ihre traditionellen Instrumente aktivieren. Und die wären? Beten. Sie haben doch einen direkten Draht? Oder gibt's beim Beten auch einen Datenstau? Hier und da. Ostern? Pfingsten? Ich wollte nicht mit Gott sprechen, sondern mit dem Bischofssitz. Pass aus, dein Funkloch. Ja, ging gut. Bin den ganz schön an den Karren gefahren. Nein, der hat natürlich versucht, mich unterzubuttern. Da steht er übrigens. Ist am Gehen wie ich. Das solltest du jetzt sehen hier. Da stehen sie alle. Alles Machtmenschen, ein richtiges Panoptikum. Das gesellschaftliche Sein bestimmt ihr Bewusstsein. Aber echt, Gesichter haben die. Du siehst bei jedem Einzelnen, wie das falsche System ein falsches Leben produziert hat. Bin froh, dass ich da wegkomme. Hallo? Hallo. Meine Damen, meine Herren, Netzwerk. Im ganzen Haus. In ganz Davos. Auch im Steigenberger. So etwas geschieht ab und an bei hohen Minustemperaturen. Wir bemühen uns selbstredend, das möglichst schnell. Ihr Haus ist eines der leading hotels of the world. Und ich kann nicht mal mit meiner Frau telefonieren. So etwas ist uns noch nie passiert. Müller! Herr Müller, kein Facher. Meiner ist auch noch nicht da. Müller ist sehr zuverlässig in aller Regel. Bringen Sie uns was zum Trinken, zum Abschied. Dieter, nimm noch ein Glas mit mir. Mr. Lee, a last drink. Herr Bischof. Frau Doktor, vergraben Sie das Kriegsball für ein paar Minuten. Have a drink. Auch eine NGO-Delegierte hat doch gewiss ein paar menschliche Seiten irgendwo tief verborgen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wo hat die einen Banker? Unterschätzen Sie meine Menschlichkeit nicht. Ich kann ganz schön nachhaltig sein, da würden Sie staunen. 2 Flaschen Moët Chandon, 5 Gläser. Geht auf meine Rechnung. 6 Gläser, für mich auch eins. Wenn ich dran denke, wie wir vor 3 Jahren beisammen waren, ich dachte wirklich, jetzt fegt es uns in den Abgrund. Grauenvolle Tage. Das war wie im offenen Feld gegen einen Taifun ankämpfen. Wir waren so nah an der Kernschmelze. So nah am Gau. Das ist ein Albtraum. Das Vertrauen war weg. Schrecklich. Auch Rom hatte beträchtliche Verluste. Ich hatte Angst, dass uns das ganze System um die Ohren fliegt. Sie hätten es wissen müssen. Andere haben es gewusst. Sie jedenfalls nicht. Stieglitz, Nobelpreis, ist ja niemand. Stieglitz. Freuen wir uns. Wir haben die Kurve gekriegt. Davos, das World Economy Forum, hier in dieser herrlichen Berglandschaft. Schnee draußen, Sonne. Ich bin stolz, dass wir alle gemeinsam wieder ein paar Schneisen geschlagen haben in eine bessere Zukunft. Jeder zeigt sich von seiner besten Seite. Der Direktor persönlich serviert. Ich habe den Beruf von der Pika auf gelernt. Küche, Empfang, Chef de Service, die ganze Leiter nach oben. Ich auch. Ich habe in meiner Bank als Lehrling angefangen. 470 Mark Lohn ab dem 2. Lehrjahr. Mein Vater war Magazinverwalter bei der BASF. Ich habe keinen goldenen Löffel im Mund gehabt. Sehr zum Wohle. Ich darf mich auf das beziehen, was vorhin im Plenum so wirkungsmächtig ausgeführt wurde. Kann die Wirtschaft böse sein? Sie kann auch nicht gut sein. Sie ist. Das Untermalum treibt die Kirche bis heute um. Woher kommt das Böse? Omne illud quod convenit multis, convenit eis per unam natura. Sed bonum convenit multis similiter et malum. Ergo, per unam naturam communem, bonum convenit omnibus bonis et malum omnibus malis. Thomas von Aquin, De Malo, vom Übel. Über diese Sätze kann ich stundenlang nachdenken. Sollten Sie auch. Werde ich tun. Sehr interessant. Und was genau? Alles, was vielen zukommt, wir sind im Jahr 1270, kommt Ihnen durch eine gemeinsame Natur zu. Das Gute kommt vielen zu, ähnlich auch das Übel. Also kommt das Gute durch eine gemeinsame Natur allen Gütern zu und das Übel allen Übeln. Aha. Im 21. Jahrhundert sind dies immer noch die Fragen, die uns umtreiben. Es sind Fragen der Moral. Ihre Branche, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Ich ziehe meine Schlüsse aus harten Daten. Sie entnehmen dem Markt so und so viel Liquidität. Und der Markt reagiert auf diese oder jene Weise. Wo soll da Raum für ihr Böses sein? Jesus heute wird erneut gekreuzigt, wenn er die heiligen Tempel am Opernplatz ausmisten wollte. Nehmen wir Jesus als unternehmerisch Handelnde. Gutes Produkt, keine Frage. Hat er sehr kompetent unter die Leute gebracht. Vermarktet, würden wir heute sagen. Aber am Ende hat ihn Pontius Pilatus doch festgenagelt. The winner takes all. Ich mag Ihre Art, wie Sie mir auf dem Pendel konfrontativ begegnet sind. Hut ab. Nein, echt. Ich will etwas in den Köpfen bewirken. Und Sie sind ja nun einer der Einflussreichsten. Ihre Prämissen sind falsch. All Ihre Non-Governmental-Organisationen gehen von falschen Daten aus. Und dann kommen Sie mit falschen Argumenten zu falschen Schlussfolgerungen. Wann wurde der erste Bericht des Club of Rome veröffentlicht? Sagen Sie es mir. 1972. Seit 40 Jahren liegen die Probleme offen auf dem Tisch. Und Sie sagen mir, meine Prämissen sind falsch. Ich gehe davon aus, dass Sie mich verstehen, wenn ich zu Ihnen spreche. Ohne Dolmetscher. Ja? Es liegt mir daran anzufügen, wegen Ihrem Votum gerade eben und meiner Replik, dass wir alle uneingeschränkt an prosperierenden Handelsbeziehungen mit der Volksrepublik China interessiert sind. Innenpolitisch ist die Politik zuweilen gezwungen, die Frage der Menschenrechte anzusprechen. Sie sind ja zu Hause auch immer wieder in einem Erklärungsnotstand dem chinesischen Volk gegenüber. Im politischen Alltag steht in Berlin die Menschenrechtsfrage natürlich nicht ganz oben auf der Agenda. Andererseits hat Deutschland seine eigene unselige Geschichte und muss in diesen Fragen besonders aufmerksam sein. Es war mir wichtig, das klarzustellen. One for the road. Heitere Runde, beste Laune. Alle nun schon einigermaßen enthemmt. Ein, zwei Flaschen mehr als zuvor in Betrieb. Ich wusste ja zuerst gar nicht, wohin mit den Gewinnen. Ich hatte 2, 3 Steuervermeidungsmodelle, unbefriedigend. Rechneten zwar mein Einkommen schwer runter, aber du bleibst ja trotzdem auf einem Steuersatz von 53% sitzen. Dazu kam meine Schweizer Bank, ob die den Deckel draufhalten kann. Du weißt ja nie, wann, wer, in welcher Bank den Steuerbehörden den nächsten Datensatz verkauft. Und ob du dabei bist. Wenn wir die kriegen, die hängen wir auf. Mit dem Kopf nach unten. Jetzt kommt's. Ich bin von einer Minute auf die andere aus Bielefeld nach, wie heißt das jetzt schon wieder, Feusisbach umgezogen. Nein, Feusisbach. Das ist irgendwo ein Nickerkral da unten in den Schweizer Voralpen. Steuerlich natürlich nur, nominell. Ich versteuere ab sofort nach den Steuergesetzen von Feusisbach. Ist sowas wie Timbuktu. Großartig. Ein Kamel pro Jahr für den Scheich. Und wisst ihr was? Ich bin schon 2-mal in Timbuktu gewesen, Wüstensafari, und kürzlich auch die Konferenz für transkontinentalen Energieaustausch, aber noch nie in Feusisbach. Nie. Nicht einmal. Haben alles meine Anwälte geregelt. Hodel und Partner in Zürich, Büro in Frankfurt. Prima, Leute. Ich schicke nur das Kamel per Luftfracht. Immer zu jedem ersten des Jahres. Tolle Gesetze dort steinigen Frauen am Wochenende. In Feusisbach? Echt? Schön wär's. Nein, in Timbuktu. Wie stimmt das, dass Touristen mitsteinigen dürfen? Sie brauchen einen Ablass. Aber den kriegen Sie von mir. Problemlos. Ha! Und sowas finden Sie lustig? Frauen steinigen? Und da hatte ich also diese toxischen Papiere. Subprime ist nur der Vorname. Normalerweise mischst du die unter die anderen Spielkarten eines Fonds. Einer hat am Schluss halt den schwarzen Peter. Aber ich legte einen Fonds aus ausschließlich wertlosen Papieren auf. Das musst du dich schon erst mal getrauen. Reines Gift. Unverdünnt. World Winner Maximum Fonds. Name auf meinem Mist gewachsen. Habe ich breit streuen lassen. Vor allem in Rentnerkreisen. Die in den Altersheimen sitzen auf 50 Millionen inaktivem Geld. 52 Seiten Hochglanz, alles tadellose Anlegerprosa. Und natürlich auch ein warnender Abschnitt auf der 4. Seite, dass sie dann später nicht klagen können. Am Emissionstag schon überzeichnet. Voll bezahlt. Ist abgestürzt, als ich längst kein einziges Papier mehr im Depot hatte. Ja, wenn ich etwas anfügen darf. Ich verwalte ja nur die Kasse Gottes. Ich trage die Spenden für den Herrn, die sich da läppern, in den Opferstöcken, in den Staatsanleihen, in den Hedgefonds, in den kurzfristigen Investments. Die Gelder trage ich grundsätzlich Cash hinüber ins Fürstentum Liechtenstein. Zu einer Bank meines Vertrauens. Wisst ihr was? Ich gehe einfach in meiner Soutane über die Grenze. zu Fuß, demütig, die Zöllner segnend, die Sünder sind von Alters her. Ich trage das ganze Geld am Körper, in großen Noten. Ich sehe wie das Michelin-Männchen aus oder wie ein zukünftiger Papst. Keiner rührt mich an, keiner würde es wagen. Schwarz ist mein Gewand, schwarz ist mein Glaube, schwarz ist mein Geld. Wenn bei mir größere Betrüge auflaufen, verschieb ich die... Betrüge? Du sagst Betrüge. Beträge, sag ich, Beträge. Ich verschieb die im Minutentakt rund um den Globus. Ich kann sie im Westen hinterm Horizont verschwinden sehen und dann schnipp ich dreimal mit den Fingern. One, two, three. Da tauchen sie auch schon im Osten auf, ohne unterwegs die geringste Spur hinterlassen zu haben. So viele Firmen wie ich hat noch keiner gegründet, nicht mal Genghis Khan. Manche existieren nur für 2 Minuten und werden sofort wieder gelöscht. Kaum ist der Geisterzug mit meinem Geld drin durch den Bahnhof gefahren, nach Osten, zu mir zurück. In 80 Tagen um die Welt, das war mal 80 Sekunden. Heute Morgen, da wachte ich auf und die Sonne ging eben auf. Henna schlief noch, ja. Ich ließ ihn schlafen und stellte mich ans Fenster und sah in dieses Licht. Das war ein herrlicher Moment. Der schönste der ganzen Zeit hier in Davos. Ai, 是地球上最宝贵的东西. Due, wa ai ta, ta ye ai wa. Du kannst Chinesisch? Aber sicher. Was hat er gesagt? Dass die Liebe das höchste Gut auf Erden ist. Die Liebe. Aha. Mit diesen Sprachkenntnissen können Sie doch mühelos was Besseres finden als das hier. Wie was Besseres? Tja, ich muss jetzt. Ich auch. Ich will mich ja nicht in Davos ansiedeln. Meine Agenda ist durchgetaktet, kennst du ja. Bye, everybody. Wenn ein Termin fällt, ist das wie beim Domino. Right. Ich fahre mit dem Henna mit. Das Angelus ist für mich Matthäi am letzten. Meine Mutter kocht. Wenn ich abends nicht da bin, ist die Hölle los. Noch später kann ich nicht aufkreuzen. Fei Beijing la. Die Brieftaube. Hallo? Herr Müller? Sind Sie hier? Herr Direktor? Ist hier jemand? Dieter, da bist du ja. Ja. Der Müller, vom Erdboden verschluckt. Der Rolls steht im Schnee wie ein Sarg. Ich wollte ohne Fahrer. Ich fand auch den Audi. Aber der Autoschlüssel schaltet die Notblinkleuchten ein, statt die Tür zu öffnen. Alle Warnlichter auf dem Parkplatz blinken. Alle. Wir sind doch zusammengegangen. Draußen vorm Hotel war ich völlig allein. Niemand von Ihnen. Heiliger Christoph, hilf mir auf meinen Wegen. Gott fern dieser Himmel, diese Windschlieren. 到火车站一般都有路标，什么呀，什么也没有，所有的路看上去都一样。 Man weiß nicht, ob man auf dem Kopf geht oder auf den Füßen. Ein Schritt in den Schnee und du stürzt in einen Abgrund, du wirst in den Himmel weggesaugt. Meine Damen, meine Herren, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann... Wir müssen einen Boten ausschicken. Irgendein Bergführer wird ja noch zu finden sein. Ein Skilehrer. Ich weiß, die Umstände sind etwas ungewöhnlich, aber... Eine Brieftaube. Mein Großvater, der setzte bei Schneestürmen immer seine Brieftauben ein. Herr Direktor, haben Sie eine Brieftaube? Hab ich. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Wie süß. Geben Sie her. Nein, mir. Ich bin aus Niedersachsen. Da kennt sich jeder mit Brieftauben aus. Wir müssen die Welt informieren, dass wir hier festsitzen. 812 Milliarden blockiertes Kapital, das im Markt fehlt. Da zählt jede Minute. Und wo schicken wir die Botschaft hin? Frankfurt natürlich. An meinen Hauptsitz. Da sitzen kompetente Leute von mir. Werden die Taube in 0,0 Time aus. Passau. ist am nächsten? Berlin. Wenn ein deutscher Unternehmer in der Scheiße steckt, muss Berlin ihn rauspauken. Beijing? Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, die Taube kennt nur den Rückweg, nicht den Hinweg. Sie fliegt von überall her nach Davos zurück. Hierhin, nicht umgekehrt. Papalapap, die macht das jetzt. Die haut uns jetzt hier raus. Oh. Oh. Oh. Oh. Noah. Das ist wie bei Noah. Die Taube ist unsere letzte Chance. Die schafft das nie. Da draußen sind 30 Grad minus. Mord ist das. Taubenmord. Das arme Tier. Ist sie zuverlässig, ihre Taube? Sehr. Warten wir auf die Taube. Der Banker dreht durch. Ich kann sagen, was ich will. Sie kommen nicht raus. Als ob ich in der Wüste predigte. So eine Bank ist eine Maschine. Die muss man ölen. Ich öle und da sind die Herren und Damen im Trade Room, im Backoffice, im Callcenter, im Last-Minute-Department und halten Maulaffenfeil. Zum Beispiel, nur zum Beispiel. Ich habe klar und deutlich kommuniziert, der Titel der Woche ist Goldman Sachs, ganz klar. Goldman Sachs. Wären Sie diesem Tipp gefolgt? Sind Sie aber nicht. Hätten Sie richtig Kasse gemacht. Plus 8%. Ist das nichts? Ich spreche von Ihren Commerzbank-Aktien. Diesen verdammten, verschissenen, ekelerregenden Commerzbank-Aktien, die Ihnen am Bein kleben wie eine Zecke am Jogger, wie der Tiger im Genick der Gazelle. Verkaufen Sie die Dinger mit Ausübungspreis von 44 Euro und eine zusätzliche Rendite von 9% weg. Meine Empfehlung hat voll eingeschlagen. Tja, Sie müssen schon ins Netz gehen. Einfach von so allein kommen die Gewinne nicht zu Ihnen. Sag ich meinen Leuten im Trade Room immer wieder. Ökonomie ist kein Spielcasino. Das heißt natürlich, gewiss. Aber der Unterschied ist, da ist kein Groupier, der Ihnen die Chips hinschiebt oder wegschaufelt wie ein gütiger Papa. Sie müssen Ihre Patzen schon selber auf das Geld legen. Rechtzeitig. Blitzschnell. Kaltblütig. Tote. Da gibt es natürlich Tote. Ist echtes Leben. Nicht Baden-Baden oder Monte Carlo. Vielleicht sind es nicht nach ihrer Pfeife. Der Markt regelt alles allein. Das Platzen der Blase beweist es. Der Markt regelt alles allein. Ist denn das so schwer zu begreifen? Dass die Systemrelevanz das Ass im Spiel ist, im Ärmel, sticht alles. Du bist systemrelevant und wirst noch am Weltuntergang verdienen. Der Aufschwung seit dem letzten Mittwoch ging zu schnell, einfach zu schnell. Ich weiß nicht, wer da noch am Kurs gedreht hat. Die Chinesen, die Inder. Die Marktstärke ist einfach nicht groß genug, um höher als 44 Euro zu gehen. Und das bei einem Kursboden von 38,50 durchdrehen könnte man. Sogar einer wie ich muss sich festhalten an den Baumstämmen, um den Wald nicht sehen zu müssen. Diesen schwarzen Wald, wo die Monster wohnen. Die Wölfe. Schnell müsst ihr sein. Ich war immer schneller als die anderen. Ihr kommt nicht raus. Keiner kommt raus. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Donnerstag, Freitag, außerdem. Alle anderen drehen auch durch. Lieben heißt warten. Bereit sein für alles. Sagst du doch immer, Henna. Ist dein Lebensmotto. Ist auch meins geworden. Ich bin bereit. Und wie ich bereit bin. Immer am Donnerstag ist unser Tag. Ich freue mich auf jeden Donnerstag. Echt. Du baust dein Unternehmen auf. 68.000 Mitarbeiter. Motivierst sie. Begeisterst sie. Bist ein Vorbild. Freitag. Samstag. Sonntag. Montag dann. Dienstag schon. Mittwoch. Übertarifliche Löhne. Maßvolle Entlassung. Mit satten Abfindungen zuweilen, gar. Ein großzügiger Umgang mit dem Humankapital. Hand in Hand mit dem Betriebsrat. Prima Arbeitsklima eigentlich. Vielleicht selbst tanzt nicht nach ihrer Pfeife. Und plötzlich aus heiterem Himmel schleifen sie dich auf den Fabrikhof und binden dich an 4 Pferde. An jedes Bein, an jeden Arm eines. Und einer aus der Nachtschicht, oder vielleicht sogar deine eigene Vorzimmerdame, peitscht die Pferde mit aller Kraft. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag dann, Dienstag schon, Mittwoch. Die sprengen in Panik davon. Dahin, dorthin, dorthin, dahin. Und du spürst stundenlang, wie du gevierteilt wirst. Wenn ich am Donnerstagmorgen aufstehe, bin ich richtig aufgeregt. Die Arbeit, ich bin um 5 schon zu Hause. Ich bade, ich creme mich ein, ich schminke mich, ich lege Puder auf, ich mache mir die Haare. Sie sind das Böse! Ich spraye mich, hier und hier und hier. Ich dufte. 1001 Nacht sind ein Kuhstall dagegen. 4000 Jahre, ich habe 7-mal die Kleider gewechselt vor dem Spiegel. Und bin doch nicht sicher, ob diese Bluse die richtige ist oder die andere. Mingchao, zai Mingchao, Wang, Meng, Ming, zai Mingchao. 4000 Jahre lang war China so, wie es war. In der Ming-Dynastie, in der Mang-Dynastie, in der Mung, in der Mong. Bis heute, wo jeder Tag anders ist, schneller, lauter als der vorige. Jeder neue Tag übertrifft den alten. Und bin doch nicht sicher, ob diese Bluse die richtige ist oder die andere. Ich stelle die Drinks bereit. Tu die Kerzen auf den Tisch. Ich koche. Ich koche leidenschaftlich. Ich sehe mir immer alle Kochshows an. Kerner und Sarah Wiener und Ali. Der Markt regelt alles allein. Jeden Tag bin ich mit den Massen. Ich gehe in der ersten Reihe. Das ist mein Platz. Die Musik läuft. Das ist alles die Vorfreude. Die Freude auf dich. Tristan-Ouvertüre. Weil die magst du. Aber auch die Rolling Stones bringen dich ganz schön in Fahrt. I can get no satisfaction. Ich trage das Transparent, ich habe das Megafon, ich skandiere den Slogan des Tages. Nein, nein, nein. Ich steige auf Kühltürme, ich kette mich an Gleisen an, ich werfe mich den Wasserwerfern entgegen. Aber ich habe Angst, von der Menge zertrampelt zu werden. Dass der Panzer nicht bremst, wenn ich mich ihm entgegenstelle mit entblößter Brust. Dass der Castorzug näher und näher kommt und der Lokführer pfeift nicht einmal, wenn er mich überrollt. Aber auch die Rolling Stones bringen dich ganz schön in Fahrt. I can get no satisfaction. Kurz, was ich meine, ich sitze da, gestiefelt und geschminkt. Es ist 7:30 langsam und dann rufst du an und sagst, Maus. Sorry, es ist mir etwas dazwischen gekommen. Machen wir es am nächsten Donnerstag. Ende. Das Platzen der Blase beweist es. Manchmal ist es deine Sekretärin, die sagt auch Maus zu mir. Wie kommt die dazu, die Kuh? Ich habe das Bistum in den Konkurs geführt. 18% Rendite. Das hat mir die Stimme des Bösen eingeflüstert. 25, wenn der Laden brummt. Das letzte Mal, als du schon wieder abgesagt hast, im allerletzten Augenblick, habe ich alle meine Salben und Töpfe und Flaschen und Tuben mit einem Armschwung vom Badezimmerregal runtergehauen. Wuh! Und was ist jetzt? 96% Verlust. Ab dem nächsten 1. kann ich nicht einmal mehr das Öl für das ewige Licht bezahlen. Wenn das der Heilige Vater Spitzkrieg, das seine ewigen Lichter aussendet. Die vielen rächen sich an den wenigen. Dass seine Bistümer von Passau bis Chur bis Honolulu hohle Ruinen sind. Von einer winzig dünnen Blattgoldschicht gerade noch zusammengehalten. Dass sein Thron auf den in den Keller gestürzten Aktien und vergifteten Fonds und faulen Krediten ruht. Wumm! Nivea, L'Oreal, Chanel Numero 5. Sah aus wie nach einem Atomschlag. Was ein Atemstoß des Teufels genügt, die ganze Herrlichkeit zum Einstürzen zu bringen. Das ganze Haus stank wie ein Puff. Ich trank den Aperol, meinen und deinen, den Rotwein gerade dazu, weil er ja auch schon offen und dekantiert und all der Scheiß war. Der Markt regelt alles allein. Ich bin wirklich nicht die Hässlichste. Ich könnte mir jeden anderen pflücken. Jeden zweiten zumindest. Aber nein, ich bin treu wie eine Rose, die auf die erste Biene des Frühlings wartet. Wenn er mich überrollt! Da kann ich doch erwarten, dass der Herr auch mal zeigt, was Liebe ist. Dass du mal wartest. Auf mich. Noch 10 Jahre und China ist rundum neu. Ein Traum, ein Albtraum. Ich, Angst, Tag, ich, Einreihe, Massen, Protests. Der Schön ist und schrecklich. Die Masse verzeiht nie. Die vielen rächen sich an den wenigen. Ach nur. Dann liege ich auf der Couch und weine. Sie sind schuld daran! Sie sind das Böse! Aber keiner da, mich zu trösten. Du schon gar nicht. Die große Erleichterung. Der Bischof gibt dem Banker eine Ohrfeige. Der Banker reagiert langsam. Wird er zurückschlagen? Es sieht so aus. Aber er gibt dem Unternehmer eine Ohrfeige. Der Unternehmer, gleiches Spiel. Ohrfeigt endlich die NGO-Delegierte. Die NGO-Delegierte, gleiches Spiel. Ohrfeigt den Chinesen. Der Chinese scheint die Geliebte des Bankers ohrfeigen zu wollen, aber Po, Ning, Chiu Suan. Er ohrfeigt statt ihrer den Bischof. Und ich? Die Geliebte des Bankers ohrfeigt sich selbst. Dann Stille. Dann schnell, jeder ohrfeigt jeden, aber nie den, der gerade geschlagen hat. Stumm. Bis alle drangekommen sind. Nur die Geliebte des Bankers schlägt den Chinesen nicht. Nein, sie nicht. Am Ende alle aufs Äußerste erleichtert. Hunger. Die Fruchtschale, die die ganze Zeit schon da war, ist leer. Auch die Blumenvase. Einer ist gerade dabei, die letzte Blume zu fressen. Einer kratzt an der Wand, leckt. Einer öffnet alle Schubladen. Jemand kommt aus dem Hotelinnern mit einem Müllsack. Alle untersuchen den Inhalt hektisch. Vielleicht ist das eine oder andere essbar und sie essen es. Einer rüttelt am Fenster, kriegt es aber nicht auf. Einer hebt den Teppich hoch, findet möglicherweise eine Assel, steckt sie in den Mund. Alle jedenfalls sind ziemlich aus dem Leim. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Hennerchen, Henna, tu doch was. Ich sterbe vor Hunger. Meinen Sie, Sie sind der Einzige, der hat... Ich weiß nicht genau, was für ein Tag heute ist. Am Mittwochabend hätte Gala-Dinner sein sollen, am Donnerstag Barbecue. Was ist das eigentlich für ein Sauladen? Ich... Jetzt sitzen wir seit einer Ewigkeit hier fest. Sie sehen, wie weit es schon gekommen ist. Ich... Ich muss Ihnen... Machen Sie uns endlich ein Steak. ...etwas sagen. Medium. Die Küche ist leer. Nur mit Brot. Brot werden Sie ja haben. Nein, nichts mehr da. Aus. Na, dann gehen Sie raus und kaufen was. Ich kann nicht raus. Jetzt, geh mir zuhören. Sie sind diese Beizchen, Feu. Was sagt er? Hunger. Dass er auch Hund ist. Oder Katze. Besorgen Sie uns eine Katze. Einen Hund? Aber subito. Ich kann nicht raus, Sie können nicht raus. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Das ist ein Hotel. Das ist doch kein Gefängnis. Ich muss da raus. Die Minibars. In den Zimmern sind doch Minibars. Wir sind ein Fünf-Sterne-Haus. Keine Minibars. Zimmerservice! Sie müssen einen von uns opfern. Bitte? Haben Sie Dreck in den Ohren? Wir müssen einen von uns schlachten. Ich glaube, ich verstehe nicht. Damit die anderen überleben. Schlachten? Ausbeinen, filetieren, braten, essen. Mein Gott, ist das so schwer zu verstehen. Ein Koch wird ja noch in der Küche sein. Nein. Messer werden ja noch da sein. Vermutlich. Maus? Mhm. Ich habe mir gerade was überlegt. Ja? Wenn wir beide auf einer einsamen Insel wären. Ganz allein, nur du und ich. Mhm. Und ein Feuer. Oh. Und wir hätten nichts mehr zu essen, rein gar nichts. Würdest du dich dann opfern für mich, dass ich überlebe? Nein. Nein? Natürlich würdest du. Da kommst du nicht mehr draus. Das ist der klassische Darwin. Survival of the fittest. Du oder ich. Klar, wer der Fitteste ist. Was wollen Sie? Ich bin der Koch. Da sind Sie ja wieder. Ich warte seit Jahren auf diesen Augenblick. Genau. Da ist das Stück. Bereiten Sie es geeignet zu. Der Henner will mich schlachten. Für mich Medium. Sind Sie wahnsinnig geworden? Wir sind doch keine Kannibalen. Der Herr steh uns bei. Tschö, da die Zimmerla. Worauf warten Sie? Seit ewig bin ich nicht mehr aus meiner Küche hinaus, da drunten im Sousol. Kein Fenster nach draußen. Ein Kunstlichtbunker. Ich weiß auch so, was draußen los ist. Zuerst war es nur da. Dort. Nicht sehr laut. Aber heute? Ein Tumult. Ungeheuer. Es ist ungeheuer, das Ende. Alles voll Propheten da draußen. Heulem jeden die Zukunft in die Ohren und die heißt Tod. Woher kommen so jäh, so schnell, so viele Menschen? Hunderttausende, aus dem Nichts aufgetaucht. Hier oben sogar, im Schnee. Alles voller Menschen, die rasen und toben. Selbstmordattentäter jeder Zweite. Die Selbstmordattentäter sterben im Sekundentakt durch andere Selbstmordattentäter und nehmen bei jeder Explosion einen Unschuldigen mit in den Tod. Überall waren seit wer weiß wann Sprengsätze. Montiert vor Jahren schon. Keiner kennt das System der Zündschnüre ganz, die dennoch ein lückenloses Netz rund um die Welt bilden. Noch das hinterste Tal in Kolumbien oder in Oberbayern ist verkabelt und geht bei Bedarf oder durch Zufall in die Luft. Es gibt keine zentrale Steuerung. Auch die, die den Gang der Welt zu steuern glauben, werden durch den Wind der Detonationen hierhin und dorthin gefegt. Es gibt kein Erbarmen, keine Gnade, kein Lächeln da draußen. Woher denn? Es ist alles zu Ende. Und es fängt nichts neu an, wie bei früheren Katastrophen. Dem Untergang Roms, der Französischen Revolution, der Russischen. Als dann irgendwo doch wieder ein Kind aus den Ruinen juchzte. Kein König mehr wie früher, der ein neues Imperium begründen könnte. Die Könige von heute liegen tot unter ihren toten Lohnabhängigen. Unter totem Geld, Aktienbergen, faulen Krediten. Es stinkt da draußen nach der Fäulnis der letzten Jahrzehnte. Ein Atemzug, du taumelst. Drei Atemzüge, du bist am Gestank erstickt. Das ist das Ende. Diesmal sind auch die Kinder tot. Erdnüsse. Peanuts. Die Ruhe vor dem Sturm. Alle haben sich einen Haufen Erdnüsse erobert. Sie sitzen vereinzelt, knacken die Nüsse, essen gierig, stumm. Endlich, als kein Nüsschen mehr da ist. Was hätte aus mir werden können, wenn ich nicht geworden wäre, was ich geworden bin? Ein Banker. Was hätte aus dir werden können? Wenn ich nicht geworden wäre, was ich geworden bin? Ein Unternehmer. Du meinst, es ist Pech, dass du... Sowas, ja. Und dass ich? Abgrundtiefes Pech, ja. Du meinst, andere Menschen sind... Ja. Irgendwie... Anders. Glücklicher? Definitiv. Schwer zu sagen, woran es liegt. Als ich 18 war, trampte ich durch halb Griechenland. Ich schlief am Strand und so. Fuhr mit einem Fischer mit. Vielleicht, wenn ich dort geblieben wäre. Bei mir war es Frankreich. Naxos. Ich wäre heute ein Fischer auf Naxos. Auch 18. Auch getrennt. Ich half bei der Pfirsichernte. Ich konnte kein Griechisch. Verstand die alle nicht. Ich kann heute noch nicht Französisch. Was hätte aus uns werden können? Wenn wir nicht geworden wären, was wir geworden sind. Ja. Ja. Alles läuft aus dem Ruder. Hier stinkt es. Warum kann man das Fenster nicht öffnen? Sie stinken, Fräulein. Sie stinken einfach. Weihrauch, Schweiß, Urin. Früher ging das auf. Urin. Urin kann man trinken. Da kannst du einen Ziegelstein dagegen werfen. Das Fenster bleibt zu. Ich gebe dir einen Tausender für ein halbes Glas Urin. Wo soll hier Urin herkommen? Nichts rein, nichts raus. Das ist ein Naturgesetz. Mao Zedong Shuguo. Mao Zedong. Geld stinkt. Das hat Jesus gesagt. Das Geld stinkt hier so. Geld. Was? Geld. Ich esse mein Geld. Gib mir auch einen Hunderter. Genau. Ich hab doch irgendwo... Das ist ein 50er. Kreditkarten. Von Kreditkarten hat Jesus nichts gesagt. Eine Bahncard. Vielleicht die. Pfui. Ungenießbar. Stimmt nicht mal. Kann man trotzdem nicht essen. Der jüngste Tag. Alle reden vom jüngsten Tag. Aber schrecklich ist der Tag davor. Der zweitjüngste. Was mümmeln Sie da? Sie wissen, morgen ist er. Der jüngste Tag. Aber heute ist erst heute. Da ist keine Luft mehr. Kopf, ich gehe. Zahl, ich gehe nicht. Thank you. Kopf. Ich gehe. Diese Hitze. Nicht auszuhalten. Das sind glattweg 50 Grad. Heiß wie. Wie in der. Sagen Sie es nicht. Hölle. Ich kann das Wort nicht hören. Hölle. Die Hü. Die Hü. Die Hü. Was? Er sagt: Hölle, Hölle, Hölle. Am Tag vor dem jüngsten Gericht tut jeder, was das Gesetz ihm befiehlt. Was für ein Gesetz? Sein eigenes. Den Vater erschlagen. Die Mutter erkennen. Kinder aussetzen. Chanzhao. Chuken. Alle Atomsprengköpfe zünden. Es gibt keine Hölle. Es gibt keinen Himmel. Es gibt keinen Gott. Es gibt den jüngsten Tag. Das Ende vom Geld. J.P. Morgan, Chase & Co. und die Bank of America Group und die City Group und die Royal Bank of Scotland. Sie alle. HSBC. Die Wells Fargo Co. Die Mitsubishi, die UGJ, die ICBC, die Crédit Agricole Group. Auch Sie. Die Santander, Central Hispano, die Bank of China, die Construction Bank, die Goldman Sachs. Sie alle. Die Investoren der BNP, Paribas, Barclays Bank, Mitsubo, Morgan Stanley, UniCredit, ING Bank, die Deutsche Bank. Auch Sie. Trotz neuer Regierungen. Die Sonne glüht auf sie hernieder. Strahlensäulen schießen aus den Himmeln. Flammenbündel. Vulkane brechen unter den Kellern aus, in denen die Goldbarren gestapelt sind. Ihre Lava speit die schmelzenden Goldschätze hoch in die Lüfte, aus denen sie flüssig glühend zurückstürzen und die fliehenden Banker verschütten, die um Gnade flehenden. Die ganze City ist voller vergoldeter CEOs, Trader, Backoffice-Männern, Anlageberaterinnen, die im Lauf erstarren, goldglänzend, mit goldenen Schuhen im flüssigen Asphalt kleben. In den goldüberzogenen Businesskoffern zerfallen die Memoranden, Strategiepapiere, Gewinnprognosen zu Asche. Manche kommen bis zum Fluss unvergoldet, in den sie sich stürzen, um sich zu retten. Sie verbrühen, weil das Wasser kocht. Oh, wie sieht unsere Stadt aus? Diese schöne Stadt, die Glastürme in Scherben, die Menschen ihre Haut verlodert, ihr Fleisch verkohlt. Ihre Knochen glühen auf, ein kurzes Aufflammen, rötlich, eher blau. Dann sind die VIPs von einst verpufft. Oh, wer hilft uns anderen? Keiner. Niemand. Kein Evakuationsplan, kein Worst-Case-Szenario, keine Handlungsanleitung im Fall des GAU, kein ADAC, keine Rettungsflugwacht. In den Türmen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, der Weltbank, geht es zu wie zu Babel. Alle schreien in ihren Landessprachen in die Telefone. Swahili, Panjabi, Oberfränkisch. Die Leitungen sind tot, bevor sie Hallo gesagt haben oder Hilfe. Jerusalem, New York, London, Mumbai. Von Frankfurt nicht zu unterscheiden. Die der Erde nächsten Nachbarn, solche die Augen haben, werden in 14.000 Jahren ein seltsames Aufglühen in ihrem Himmel sehen. Einen kurzen, fernen Blitz im sonst schwarzen All. Die verglühende Erde. Sie werden Theorien aufstellen. Ein Zusammenstoß zweier Planeten in einer fernen Galaxie. Aber auf die simple Wahrheit werden sie nicht kommen, dass die Menschen in den Türmen aus den Fenstern springen, so lange, bis sie im obersten Stock ebenerdig ins Freie gehen können und trotzdem sterben. Niemand hätte gedacht, dass es alle trifft. Alle dachten, dass es andere verwüstet, nicht sie. Ja, und jetzt sind wir alle dran. Zur selben Stunde. Die Schuldigen und die Unschuldigen. Die Kunden und die Berater. Die Kreditgeber und die Kreditnehmer. Die Armen und die Reichen. Die Cleveren und die Langsamen. Die Säufer und die Nüchternen. Männer und Frauen. Du und ich. Rosa bleibt im Bann. Der Ministerpräsident Italiens. Das Ende vom Geld. Ein Todesexperiment von Urs Widmer. Es sprachen Das Ende vom Stück. Der Erzähler Urs Widmer. Ja, Maus, die Leitung war weg, aber jetzt steht sie wieder. Also, ich fahre jetzt, gell? Alles klar, bis gleich. Der Banker Christian Redl. Henna. Und ich? Die Geliebte des Bankers Judith Rosmeier. Ich krieg den 12.03 noch. Bin rechtzeitig im Büro. Bis gleich. Die NGO-Delegierte Konstanze Becker. Also, die gehen jetzt definitiv. Ich auch. Ist soweit alles klar mit der Sendung? Ja. Bis dann. Der Unternehmer, Simon Rühhag. Okay. Auf Wiedersehen. Der Chinese, Shao Shen. Fangen Sie mit der Messe ein bisschen später an. Dann schaffe ich es noch zur Verhandlung. Bis zum nächsten Mal. Der Bischof, Peter Fricke. Es wird mir eine Ehre sein. Und gute Fahrt. Da bist du ja wieder. Der Hoteldirektor, Rainer Bock. Sowie der Koch, Sascha Nathan und einige Schafe. Ton und Technik, Roland Grosch und André Buscharet. Besetzung, Cordula Hut. Regieassistenz, Stefanie Loray. Bearbeitung und Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Hessischer Rundfunk 2012. Dramaturgie und Redaktion Ursula Ruppel. Take 178. Meinen Sie, Sie sind Einzige hier, der hat? Hunger, Chinesisch,